Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 471, Ehre, wem Ehre gebührt. Den Titel hatte ich bestimmt schon mal. Thema heute, das Honor 9X und EMUI 9.1 ist eingetroffen. Dann gibt's jede Menge News, was da auf einmal los war diese Woche irgendwie. Alles voll mit News. Okay, gut, muss ja auch mal wieder sein, ja. Und die Community war natürlich auch wie immer aktiv. App der Woche gibt es auch natürlich was ganz anderes, Ungewohntes, Seltsames. Naja, mal sehen. Gut, also das Honor 9X, die technischen Daten sind ein Tag vor der offiziellen Vorstellung jetzt durchgesickert. Zumindest einige der Daten sind durchgesickert. Ich kann es euch leider noch nicht alles 100% sagen hier, weil ja, morgen wird es erst wirklich offiziell, aber man geht davon aus, dass die Daten wirklich stimmen. Und zwar das Honor 9X ist der Nachfolger von dem 8X natürlich, das sich ja sehr großer Beliebtheit erfreut. Komischerweise, ja, stimmen da die Zahlen, die sind immer seltsam. Ja. Also, weiß auch nicht, wie es da mit der Produktpolitik oder mit der Versionspolitik aussieht, aber auf jeden Fall. Das 9X ist das Honor Midrange-Gerät, sagen wir mal, mit, wie immer, so Richtung High-End-Geräte, ja. Wieder so ein Zwischendrin, ja. Das machen ja die Chinesen mit Honor Huawei sehr, sehr gut, dieses Zwischendrin. Und dieses 9X macht da eben keine Ausnahme. Es wurde bekannt, dass dieses Gerät eine Flüssigkeitskühlung hat, so wie auch das Honor View 20. Und damit wird es natürlich auch von der Leistung her nicht so schnell absacken wie manch andere Geräte. 48 Megapixel AI Triple Kamera soll das Ganze haben. Und der 48 Megapixel Sony IMX586 soll der Hauptsensor sein. Das ist vielversprechend, denn dieser Sensor ist relativ gut und zeigt ja schon bei einigen Geräten, was er so drauf hat. Dann wird, also es wird erwartet, dass es in etwa denselben Wert bekommt wie das Honor 20 Pro bei DxO Mark, also zweitplatziert, so ungefähr kann man dieses die Qualität erwarten, denn dieses Setup ist in etwa gleich. Ja, was gibt's noch? Also der Prozessor wird ein 810 Kirin sein, zu dem komme ich später nochmal in den News. Das ist ein relativ neuer Midrange Prozessor, der allerdings sehr beachtliche Werte hat, in Benchmarks immer weit vorne dabei ist für Midrange-Geräte. Es gibt ein 6,59 Zoll IPS Full HD Plus Display bis zu 8 GB RAM und 256 GB Storage. Somit ist man auch schon im Midrange-Bereich ziemlich gut ausgestattet bisher. Und Honor lässt sich da wie üblich nicht lumpen. Also kann man ja mal gespannt sein da drauf. Ja. Auch die Kameras, die Kamera, die hat schon hier einige Beispielfotos hier im Internet zum Besten gegeben. Und was soll ich sagen? Also ja, so wie man es natürlich gewohnt ist, von diesem Kamerasetup einwandfreie schöne Bilder. Klar, es sind natürlich Promotion-Bilder, das darf man nicht vergessen, aber oftmals halten dann eben doch die das fertige Produkt dann auch das, was hier gezeigt wird. Man muss auch immer bedenken, ist die Frage natürlich, wie wurde das aufgenommen? Wenn ich mal überlege, zum Beispiel gerade bei Lowlight-Fotografie, was ich da für Ergebnisse rausbekomme, einfach nur für das, also mit dem Gerät in der Hand zu halten, ja. Und natürlich, wie immer, lässt sich da das Bild deutlich verbessern, wenn ihr ein Stativ benutzt. Und natürlich können die hier in diesen Promo-Videos auch ein Stativ benutzen. Ihr könnt das auch machen, wenn ihr solche zum Beispiel Nacht-Panorama-Aufnahmen oder Nachts-Aufnahmen eben zum Beispiel von einer Stadt macht und so, ja, dann nehmt ein Stativ und probiert ein bisschen mit den Einstellungen rum. Ihr werdet fantastische Ergebnisse rauskitzeln können. Ich habe das beispielsweise mit Fotos, Mondfotos gemacht, ja, unglaublich, was das ein Sprung ist in der Qualität. Das habe ich vor zwei Jahren mit der Digitalkamera, ja, nicht so gut hinbekommen. Unfassbar. Also es ist echt schon sehr bemerkenswert. Und wenn ich mir jetzt heutzutage die Bilder beispielsweise angucke, mit dem Pixel, ja, so original, ja, und das, was hier das Honor macht, dann muss ich schon sagen, wow, Honor ist wirklich da weit vorne mit dabei, und das muss man schon anerkennen. Nicht schlecht also. Ich lasse die Sachen hier mal verlinkt. Ja. Dann könnt ihr auch mal selbst hier so ein paar von diesen Beispiel-Shots sehen. Am besten ignoriert ihr hier die technischen Daten, die in diesem Artikel sind, bei Android Central. Die sind nämlich offenbar falsch. Da vertraue ich mehr auf diese technischen Daten, die ich eben gesagt habe. Das ist nämlich vom Artikel her auch wesentlich neuer. Oh. Sehr schön, muss man ganz klar sagen. Was auch schön war, tja, ich habe auf meinem Honor View 20 tatsächlich endlich die neuen Punkt 1 EMUI, heißt ja Magic UI bei Honor. Aber ehrlich gesagt, das ist ja das Gleiche, ja, im Prinzip. Und deswegen sieht man auch die Build Numbers, ja, 9.1. Und das bringt ein GPU Turbo 3.0, ja, mit. Und ich muss schon sagen, auch das ist eine fantastische Sache. Man kann hier in so einem Dienstprogramm, also in der Einstellung, gibt es ja die Möglichkeit, Apps, also Spiele, hinzuzufügen in diesen App Assistant. Und damit werden diese Spiele optimiert, nämlich eben mit diesem GPU Turbo ausgestattet. Und da kann man auch einstellen, dass man zum Beispiel bei bestimmten Spielen gar nicht gestört werden will, sodass Nachrichten, die eintreffen, erst gar nicht jetzt erscheinen, sondern erst, wenn man das Spiel eben beendet hat. Und somit kann man auch frei wählen, eben welche Spiele mit dem GPU Turbo laufen sollen und welche nicht laufen sollen. Man kann diese Optimierung natürlich dann eben abschalten und kann somit dann sagen, zum Beispiel, ja gut, Akkuverbrauch ist mir jetzt wichtiger bei diesem Spiel, ja, weil das braucht eh nicht so viel Power unbedingt. Und beim anderen Spiel, wo ihr sagt, okay, das ist ein 3D-Shooter, da brauche ich jede Frame pro Sekunde, ja, ist da wichtig. Und dann geht es eben auch so, dass ihr den GPU-Turbo dazuschalten könnt und da habt ihr wesentlich bessere Bildwiederholraten, Verarbeitungsraten, ja, ganz klar. Und wenn ihr in einigermaßen kühlen Umgebung seid, geht das ab wie die, ja, Sau. Und es gab ein paar Änderungen auch in der Stabilität beim Desktop-Mode. Ja, da wurden ein paar Sachen geändert. Das finde ich sehr schön. Das hat auch leichte Auswirkungen auf den Chrome-Browser. Ja, das bedeutet, der Chrome-Browser stürzt jetzt nicht mehr so häufig ab. Ja. Dennoch sind da immer wieder so ein paar Punkte, wo dann also auf einmal die Tab-Leiste verschwindet und dann schwebt der Browser ständig in Gefahr abzustürzen und auch das System mit runterzuziehen. Da muss man aufpassen. Ja. Aber es ist wesentlich stabiler geworden. und hat auch einige Design-Tweaks bekommen. Die Icons, zuerst dachte ich, huch, jetzt sind die Icons wieder eckig, nur die Sache war die, ich habe mich da ein bisschen getäuscht, und zwar die Icons waren eigentlich oder sollten eigentlich immer so eckig sein. Also es ist nicht ganz eckig, sondern so mit abgerundeten Ecken. Ja, ich weiß hier den genauen Terminus weiß ich da nicht davon, wie das genannt wird. Aber eben so abgerundete viereckige Icons. Und damit sollte eigentlich das ganze System arbeiten. Aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? Die eigens von den Herstellern oder von den App-Programmierern, die sind eben mal nicht einfach so alle, klar, Guideline-konform, ja, und somit haben sich da sehr viele runde Icons eingenistet und auch ganz andere Formen, ja, unglaublich. Und jetzt werden die meisten Icons ebenfalls in diesem viereckigen, abgerundeten Icon dargestellt. Die Adaption also wurde da verbessert. Da habe ich mich täuschen lassen. Es werden jetzt einfach mehr Icons richtig angepasst an das System. Ja? Und das ist ja eigentlich auch was Gutes. Hab mich schnell dran gewöhnt, sieht eigentlich jetzt ziemlich gut aus, weil es auch noch etwas einheitlicher wirkt. Wie gesagt, ein paar Ausreißer gibt es eben noch, aber ich glaube, das wird sich nie ganz lösen lassen. Ja. aber im Großen und Ganzen bin ich da jetzt zufrieden mit dem Design da. Ja, ein paar kleine Änderungen eben gab es auch noch versteckt in bestimmten Bereichen, aber die sind nur minimal, ja, und von daher ist das alles eigentlich ganz locker abgelaufen. Bugfixes natürlich im Hintergrund und auch der Security Patch für Juni ist da mit drin, kommt ja immer mit ein bisschen Verzögerung, von daher eben jetzt der von Juni wurde damit verarbeitet. Und ja, Magic UI 2.1 ist es übrigens, genau, ein EM UI 9.1. So ist das übrigens von den Versionsnummern mit den verschiedenen Namen da. Ist aber, wie gesagt, das Gleiche. Also das hat mich gefreut, sehr schön. Die Updates klappen beim Honor View 20, wunderbar. Ich bin allerdings immer noch sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Ich habe Angst vor Android Q. Ich würde es am liebsten gar nicht drauf machen wollen und einfach bei Android P bleiben. Wenn es da so eine LTS, ne, sage ich, Version gibt. Ja, das heißt also Sicherheitspatches und so weiter, ja, kommen, aber nicht die, aber kein Update auf Android Q, weil ich jeden Artikel, wo ich drüber lese, mache ich mir mehr Sorgen, dass es einfach gar nicht vernünftig mehr funktionieren wird danach, die Geräte. Ich weiß auch nicht, welche Einflussmöglichkeiten dann so Firmen wie Honor und Huawei haben, ob die die schlimmsten Missdeutungen ja, von Google wieder beheben können oder ob die sowas wie die den Zugriff auf die auf das Filesystem dann auch irgendwann mal einführen müssen. Oder ob die das sagen können, nö, das machen wir nicht mit. Bei uns bleibt das Gerät funktionsfähig. Gut, ich komme jetzt zu den News. Der Google Assistant kommt wohl bald auf den Ambient-Bildschirm. Das ist eine interessante Sache. Man hat sich natürlich auch gefragt, warum ist das nicht schon die ganze Zeit so, weil ist das nicht ein guter Platz, ja, für Leute, die eben so ein AMOLED-Screen haben? Da wäre ja das genau richtig. Man könnte also auf dem Ambient-Screen bestimmte Informationen auch dauerhaft einblenden und dann hier quasi eine Erweiterung für den Google Assistant machen. Warum nicht? Und offenbar kommt genau das, ist allerdings noch nicht spruchreif, wann und ob genau das kommt, das haben wieder Leute von Android Police ja, da entdeckt und eben bestimmte Variablen im in der APK hier entdeckt und haben das auch simuliert bzw. aktiviert, sodass man ungefähr weiß jetzt bei 9to5, Google hat es gemacht, genau das oder wie das aussehen wird. Mehr vom Asus Republic of Gamers 2, das ROG 2 oder ROG 2. Da sind jetzt ein paar neue Infos aufgetaucht. Und zwar soll das Teil jetzt auch ein 120 Hertz Display haben. Das heißt, da hat dieses ROG Phone ein bisschen aufgeschlossen. Die alte Version hat ja 90 Hertz bereits mitgebracht und das Gerät jetzt 120 Hertz. Das ist eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Es wird auch eben mit einem 6,59 Zoll Display und 5800 mAh Akku, also dürfte es doch relativ lange durchhalten, wenn der Stromverbrauch nicht überdurchschnittlich hoch ist. Und das Teil soll wirklich von der Leistung her richtig reinhauen. Es wird so hat Asus schon offiziell gesagt, mit einem Snapdragon 855 Plus kommen. Was das genau bedeutet, sage ich euch auch gleich. Moment. Ja, ich warte noch ein bisschen. Ich spanne euch noch ein bisschen auf den Folter, dann erzähle ich euch was über den 855 Plus. Und damit ist das Teil auf jeden Fall, was Leistung betrifft, ganz weit vorne mit dabei. Ist ja ein dediziertes Gamer-Phone, was immer das auch heißt. Näheres wird es da natürlich noch geben dazu. Aber es sieht wohl alles so aus. Man sieht, es gibt hier auch schon echte Fotos von dem Teil, so dass man auch schon was vom Design sagen kann, also durchaus an Gamer angelegt, aber nicht zu arg, sage ich mal, ungewöhnlich, ja, also es ist auch noch ein normales Phone, auch wenn man schon als Gamer dann schon sieht, was hier Sache ist. Sony stellt die Verteilung einiger Apps ein. Richtig so. Also das hätte Sony schon viel, viel früher müssen machen. Ganz ehrlich, solche Sachen wie What's New. Wer nutzt sowas? Also das ist doch furchtbar. Und jetzt sieht es auch Sony wohl ein. Zum 30.09.2019 wird What's New eingestellt. Das war eigentlich nichts anderes als eine Werbeplattform, da hat man Sachen empfohlen bekommen, eben von Sony, und das war eigentlich alles. Der Audio Recorder wird auch eingestellt, zumindest der Transcription Service dafür. Abos werden auch gecancelt, die sind bereits gecancelt, nämlich am 21. Juli war es soweit. Und alle Daten werden gelöscht bis September oder ab September, 30. September 2019. Ja. Und danach wird dieser Transcription Service für den Audio Recorder eingestellt. Auch das ist ein Dienst, der wurde eigentlich relativ wenig genutzt. Ja. Interessant ist, bleibt die Audio Recorder App denn noch dann zur Verfügung, weil die war gar nicht so schlecht für kurze Aufnahmen zu machen, aber gut, ist man auch selbst dafür würde es ja sehr viel Alternativen mittlerweile geben, also so kann man sich gar nicht mehr retten, wie viele Voice Note Recorder es momentan gibt. Noch diesen Sommer soll auch Pokémon Masters erscheinen, das neue Game, und das kommt mit Realtime Battles, ja, also Echtzeitkämpfe. Und wird noch eben im Sommer für Android erscheinen. Da bin ich auch mal natürlich drauf gespannt als eingefleischter Pokémon-Fan. Allerdings die Erwartungen, es sind so ein klein wenig gedämpft. Dieses Pokémon Rumble war auf den ersten Blick auch sehr schön und sehr gut. Aber das wurde dann doch sehr schnell langweilig. Ja. Ich hoffe, dass das hier mit Pokémon Masters ein bisschen anders ist. Das hängt natürlich auch hier ganz klar damit zusammen, welches Spielprinzip da angewandt wird. In keinster Weise kann man das irgendwie mit Pokémon Go vergleichen. Natürlich ist was ganz, ganz anderes. Vielleicht ist auch da wieder immer so die, so ein bisschen die Enttäuschung, ne? Was ist es dann und was kann man damit machen? Schön wäre es, wenn natürlich ein Tauschsystem geben, ein Sammelsystem und einiges mehr. Und noch besser wäre natürlich, wenn es irgendeine Verbindung gäbe mit Pokémon Go, aber das sieht so jetzt erstmal nicht aus. Also muss man aber nochmal abwarten, was da passiert. Die Grafik selbst gefällt mir ganz gut, auch wenn sie nicht ganz dem Original Anime, der Original Anime Grafik entspricht, so ist sie doch nah genug dran. Die Misty sieht richtig fresh und erwachsen aus da drin. und ja, also ich bin mal gespannt, wie das hier jetzt wird. Pokémon Masters, ich werde es euch noch des Öfteren sagen, wenn es abzeichnet, wann es kommt. Da könnt ihr sicher sein. Es ist ja Pokémon. Huawei wird die eigene Prognose übertreffen und das trotz aller Erpressung der USA und trotz aller Rufmorde rund um den Globus, was da abgeht. Die Verbraucher geben den Stinkefinger Richtung diesen Versuchen, denn es werden bis zum Ende 2019 260 Millionen Einheiten verkauft, Smartphones verkauft und damit werden die Erwartungen übertroffen und es könnte tatsächlich sogar noch klappen, was ja erst so ausgesehen hat, als ob es nicht klappt, es könnte noch klappen, dass Huawei Samsung vom Thron stößt, ja, und damit meistverkauftes Gerät wird. Das wird sich zeigen, oder meistverkaufte Marke bei Smartphones, das wird sich noch zeigen, das wird noch ein bisschen knapp, ja, aber man merkt auch jetzt, dass schon wieder die Verkäufe in Europa deutlich anziehen, nach dieser etwas Entspannung, das da angeht, natürlich auch das Versprechen, dass eben Android ganz normal geupdatet wird und verfügbar ist. Da sind die Verbraucher also jetzt wieder etwas beruhigter und kaufen natürlich die besten Smartphones, die man für Geld erwerben kann, auch wieder entsprechend häufiger. Nicht übel. Uniherz Titan, was ist denn das? Ja, ich hab's bis vor kurzem auch noch nicht gekannt. Das ist ein BlackBerry-Clone, der von der Community finanziert wird, also so ein Crowdfunding-System. Ja. Und das hat eben eine echte Tastatur dran, eine QWERTY-Tastatur, klar, ne? Ich meine, wenn interessiert schon Europa oder Deutschland jetzt, ne? Ist ja klar, ne? Es muss eine QWERTY sein. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal mit einem QWERTY, ja, so wie es gehört, sorry. Aber auf jeden Fall ein 4,5 Zoll IPS-Display. Und das sieht man auch schon, dass es natürlich hauptsächlich für eins gedacht ist, Text eingeben, chatten, E-Mails, ja. LTE-Support natürlich, Dual-SIM-Card, Wireless-Charging, Face-Unlock, Walkie-Talkie-Funktion, keine Ahnung, für was das gut sein soll, Fingerprint-Sensor, NFC, Wasser- und Staubgeschützt nach IP67 und 6000 mAh Akku, das dürfte dann also einige Zeit halten mit so einem kleinen Display. Wenn die da einen großen Mist gebaut haben, dürfte es ziemlich lange aushalten. Und ja, der Preis ist natürlich interessant. Auch wenn jetzt hier nicht steht, wie viel Speicher, und das lässt natürlich schon mal sehr viel Zweifel aufkommen. Ich guck mal, ob die mittlerweile hier was hinzugefügt haben. Das lässt natürlich Zweifel aufkommen, ne? Das ist ganz klar. Also wenn hier nicht steht, wie viel RAM und wie viel Speicher da drin ist, dann wird das auch keine Priorität haben bei diesem Gerät. Und das heißt im Klartext, dass es wohl nicht ganz so toll aussehen wird. Ja. Muss man leider sagen, ja. Also, sind wir mal ehrlich, ne? Wenn ich eine geile Ausstattung hätte, würde ich das auch reinschreiben als Firma, ne? Ist klar. Okay, dennoch, Zielgruppe wird sowieso eben die Message-Schreiber und E-Mail-Nutzer sein und eigentlich sonst nichts, ja, weil mit 4,5 Zoll kann man heute eigentlich nicht mehr viel anfangen, zumal ihr auch bedenken müsst, das Gerät ist dann auch nicht besonders klein, weil ja auch die Tastatur noch dran ist. Okay. Nur für 199 Euro, wer noch hier jetzt schnell ordert, kriegt es für 199 Dollar. So. Und die nächste Version ist 219 Dollar, die dann eben verfügbar ist, wenn diese Early Bird, das Early Bird Angebot vergriffen ist, dann kommt das nächste 219, was ja immer noch gut ist. Aber es muss natürlich auch entsprechend Geld zusammenkommen. Was haben wir denn noch? Q-Tech fliegt komplett aus dem Play Store wegen Adware. Das sind 238 Apps, die jetzt rigoros von Google gelöscht wurden, weil Q-Tech komische Machenschaften mit Werbung hat. Das ist zum Beispiel eben, dass Werbung sich dort einnistet, Teile von der App dann nach sogar noch 14 Tage später dann erst anfangen, Werbung zu bringen, und zwar im gesamten Gerät, nicht nur wenn man in der App ist. Das haben die deswegen gemacht, dass man nicht mehr zurückverfolgen kann, von welcher App das dann kommt. Wenn man eine App installiert und dann erscheint auf einmal alles voll Werbung im Phone, klar, dann weiß man sofort, ne, das war diese verdammte App, die ich da installiert habe. Aber wenn es erst 14 Tage später kommt, da verdächtigt man vielleicht eine ganz andere App, die man danach installiert hat. Schon ziemlich hinterhältig. Und auch ansonsten waren die einfach die ganze Bedingungen, die eben dort stattgefunden haben oder stattfinden, hier mit der verschiedenen Werbung, die eingeblendet wird, nicht mehr tragbar. Und Google hat jetzt die Notbremse gezogen, den Anbieter einfach komplett verbannt aus dem Play Store. Kein einziges Programm mehr von denen da. Und also man geht auch nicht davon aus, dass Q-Tech nochmal zurückkommt. Jedenfalls nicht unter dem Namen und mit diesen Apps. Weil eben ich denke, dass der Play Store oder dass Google da schon ein bisschen aufpassen muss. Es darf nicht aus dem Ruder laufen. Eigentlich ist ziemlich schade, die Firma Q-Tech hat auch Tastaturen wie Touchpad im Angebot beispielsweise, und die sind jetzt eben nicht mehr verfügbar. Ich habe übrigens keine komplette Liste gesehen von allen Apps, die gesperrt wurde. Keine Ahnung, vielleicht um da nicht noch Werbung für diese Apps zu machen. Die gibt es nämlich an anderer Stelle natürlich auch ohne Play Store noch zum Herunterladen. Aber das kann man eigentlich nicht empfehlen. Ja. Bin da zwar nicht ganz so empfindlich und paranoid wie manch andere, aber bei solchen Werbeattacken auf das Gerät, da hört es dann auf, und ich glaube, das sollte man dann auch lieber die Finger weglassen. Wer weiß, was als nächstes dann kommt mit dem Update, das wäre mir einfach zu happig. Eine lustige Idee mit FaceApp, Videospielhelden als Senioren. Die FaceApp Applikation ist ja in aller Munde momentan, ja, auch hier habe ich mich umfangreich geäußert in der Rios Wochensicht zu der unverhohlenen, zu dem unverhohlenen Rassismus, sobald es um Russland geht, ja, das ist unfassbar. Das ist eine russische App, so, jetzt sage ich, ist mir egal. Ich sage ja auch nicht, das ist eine amerikanische App. Ja, man, ne? Doch, sage ich schon. Aber ich weiß zumindest, dass meine Daten eben bei einer amerikanischen App genauso unsicher sind wie bei einer russischen App. Also da gibt es keinen Unterschied. Ja. Oder so sicher, je nachdem, wie man das Ganze sehen will. Ja. Aber es gibt lustige Sachen, die man machen kann. Ich habe hier was verlinkt, das ist richtig genial. Da auf die Idee muss man erstmal kommen, aber wenn man drauf kommt, dann ist es ja richtig, naja, wie soll man sagen, offensichtlich. Warum hat man das nicht schon vorher gemacht und warum hat man schon vorher die Idee gehabt? Videospielhelden kann man genauso altern lassen mit der Face-App, ja, wie eben normale Fotos. Und da kommen schon lustige Sachen raus. Also wenn ich mir da angucke, wie beispielsweise Nathan Drake aussieht, ja, hier 20 oder 40 Jahre später, okay, gut, ja, der ist da noch einigermaßen markant, also so schlimm ist es dann gar nicht, ne? Am Schluss sieht er aus wie so ein alter Indianer, ne? Ist auch cool. Aber andere kriegen es da doch schon wesentlich schlechter ab. Ja? Also die Frau da aus Last of Us 2, also nee, ne? Also ich meine, oh Gott. ja, aber guckt euch mal die Bilder an, ich finde es ganz lustig. Also FaceApp ist da wirklich ein schöner Zeitvertreib, muss ich sagen auch, ja. Offenbar, und ich habe ehrlich gesagt mit der App keine Probleme. Ja, ganz lustig. Ja, das nächste, was für Furore sorgte, war Hongmeng. Ja, nicht für Smartphones. Ich komme in der Community nochmal zu Kritik dazu. Hongmeng ist nicht für Smartphones, das wurde jetzt bekannt. Huawei hat also gesagt, nee, also Hongmeng und so, das ist also keine, das ist kein Betriebssystem für Smartphones, sondern nur für den Fernseher, den auch Honor jetzt vorstellt. Was ArcOS und HarmonyOS, dass die Begriffe alle geschützt wurden, das ist, dann noch anders. Also ich meine, es steht fest, dass diese Begriffe geschützt wurden, HarmonyOS. Ja. Ich sage euch mal, was da passiert ist. Also da wurde ja alles Mögliche nachgesagt. Wie gesagt, komme ich zu in der Community nochmal dazu. Aber ich sage mal, was da passiert ist. Huawei hat ein Betriebssystem neues entwickelt. Ja, ganz neu ist es übrigens auch nicht. Das wird ja schon seit Jahren im Hintergrund entwickelt. Und dieses Betriebssystem ist einsatzbereit. Es wird jetzt in TV-Geräte verbaut. Und dieses Betriebssystem, kann auch mit kleinen Änderungen, die relativ schnell gemacht werden, innerhalb von wenigen Wochen, schätze ich mal, maximal wenigen Monaten, könnte dann ein funktionierendes Android-kompatibles OS auf den Markt kommen. Ja. Und die gute Strategie, die jetzt eben Huawei anwendet, ist, um weder bei den Leuten noch bei Google irgendwie negative Gefühle hervorzurufen, sagen die, nee, das ist kein Smartphone OS, wir haben da keine Pläne, Android zu ersetzen, ja. Und ganz klar, weil die würden natürlich die Rückendeckung in den USA von Google verlieren, wenn die jetzt sagen würden, ja, wir schmeißen Android runter und machen unser eigenes System drauf, dann wird eben auch Google sagen, ja, okay, dann brauchen wir hier auch keine Geschäftsbeziehung mehr, dann müsst ihr selbst gucken und selbst alles machen und dann müsst ihr auch alles komplett alleine entwickeln und wir machen da nichts mehr. Tschüss. Ja? Das wäre unklug, wenn also Huawei das machen würde. Und deswegen ist es hier ganz klar so, dass hier gepokert wird. Ja, Huawei sagt, nee, keine Panik, alles bleibt beim Alten. Wir haben kein Interesse daran, das auf Smartphone rauszubringen. Falls aber das Ganze eskaliert und Trump mal wieder sagt, nö, geht nix, ja, und keine Verbindung und Google darf mit euch noch nicht mal ein Bier trinken gehen. Und dann kann Huawei jederzeit sagen, okay, und hier haben wir das OS, tschüss Google, tschüss Trump, ja, tschüss USA und hier, zack, hier haben wir es. Das ist auch dieselbe Strategie übrigens, die Samsung schon seit vielen, vielen Jahren macht. Samsung hat ja auch das Tizen, das auch sogar schon auf einem Smartphone, allerdings nur auf einem einzigen Smartphone und auf Uhren läuft, ja, um hier Druck auszuüben. Die haben gesagt, hier, guckt, ne, wir haben unser Tizen, wir können jederzeit können wir Google runterschmeißen von unseren Geräten, ja, und fertig. Das hat Google sehr beeindruckt und schon lief die Zusammenarbeit besser. Ja? Und sowas Ähnliches, sage ich mal, macht Huawei jetzt auch. Die bereiten alles vor, sagen natürlich, klar, wir bleiben bei Android und das werden die auch tun. Ja? Die werden das System nicht wechseln, ohne dass sie es müssen. Aber wenn sie es müssen, können sie das ruckzuck ohne weitere Verzögerung ändern. So wird es sein. Qualcomm hat Schweißperlen auf der Stirn. Zumindest wenn man mit dem Snapdragon 855 Plus arbeitet. Denn der sogenannte Super Gaming Prozessor ist nichts anderes als ein ganz normaler Snapdragon 855, der übertaktet ist. Ja, alles andere ist soweit identisch und damit wird eben auch mit höherer Wärmeentwicklung gerechnet. Ja. Und man sieht, dass Snapdragon hier wirklich, dass Qualcomm wirklich Schweißperlen auf die Stirn kriegt gegenüber der mächtigen Konkurrenz von Huawei mit den Kirin-Prozessoren, ja, und den Samsung Exynos-Prozessoren, ja, den 9825, weil die kommen da ins Hintertreffen. Es war schon klar, der 855 wird unterlegen sein dem 985, genauso wie dem Exynos, also Kirin 985, genauso wie dem Exynos 9825. Und jetzt haben die eben den Plus rausgebracht, übertaktet sozusagen, damit die Leistungsdaten in etwa noch an die rankommen oder die vielleicht sogar leicht übertrumpfen können. Ja, allerdings, es ist kein neuer Prozessor, es ist, wie gesagt, einfach nur ein übertakteter 855. Und da sieht man die Angst eben, die Qualcomm umtreibt. Nützen wird es nicht viel. Ich hoffe, dass das Huawei mit dem Kirin 985 da nicht den gleichen Mumpitz macht und dann eine übertaktete Version rausbringt. Das haben die nicht nötig. Der wird sehr performant sein, auch gegenüber dem 855 Plus und wird mit den anderen Komponenten im Real Life dann auch deutlich besser abschneiden als der 855 Plus, so wie es jetzt auch ist mit der momentanen Generation. Real Life und Benchmark sind ja immer noch andere Sachen und von daher ist schon interessant zu sehen, wie die da langsam aber sicher in Schlingern kommen, wenn man bedenkt, dass die vorher eigentlich keine echte Konkurrenz hatten, bis auf den Exynos vielleicht. So, der Black Shark 2 oder das Black Shark 2 Pro Smartphone wird am 30. Juli starten und das hat auch einen 855 Plus an Bord. Ja. Black Shark ist ja von Xiaomi, die Gamer-Marke, das Gaming-Phone. Und das soll natürlich auch in den Ring gehen gegen das Asus ROG viel weiß man hier allerdings auch noch nicht, ja, was an technischen Daten außer dem 855 Snapdragon drin sein soll. Man munkelt allerdings natürlich auch wieder, und davon kann man ganz, ganz fest ausgehen, eine Flüssigkeitskühlung, verbesserte Flüssigkeitskühlung natürlich, ne, gegenüber dem Vorgängermodell und Dual-Kamera-Modul. 48 Megapixel Sensor und ein Sensor mit zweifach Zoom. Dann 12 GB RAM, also bis zu 12 GB RAM und 256 GB Storage. Auch hier, ne, als Gamer-Phone mit viel RAM ist immer gut. und 4000 mAh Akku, ja, okay, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können, aber okay, ja, und Quick Charge 4.0, mehr weiß man noch nicht, da muss man eben jetzt noch abwarten bis zum 30. Juli, was da gezeigt wird. Das Design dürfte sicherlich wieder sehr, sehr extravagant sein, so wie es eben auch bei den anderen Black Shark Modellen ist. Ich finde es gar nicht so schlecht. Wenn man schon ein Gamerphone hat, dann muss es auch nach Gaming schreien. Ja. Xiaomi investiert in Very Silicon und hat damit einen riesigen Anteil an diesem Prozessorhersteller und sie, so alles deutet darauf hin, erste Werbung, ja, dass hier ein eigenes Chipset von Xiaomi kommt. Das Surge S1 First Gen Chipset von Xiaomi. Und damit wird auch das praktiziert, was ich ja auch schon angedeutet habe. Jede verdammte Firma wird jetzt gucken, sich möglichst unabhängig von den USA zu machen. Und Xiaomi macht da einen ganz großen Schritt hier in diese Richtung, damit sie nicht mehr abhängig sind von den Snapdragon-Prozessoren, ja, und das ist eine interessante Sache. Very Silicon ist in Shanghai angesiedelt, ja, und hat jetzt natürlich einen deutlichen Auftrieb bekommen mit dieser großen Investition, und Xiaomi ist jetzt der zweitgrößte Inhaber von dieser Firma und hat somit natürlich auch ein gewichtiges Wörtchen mitzusprechen, bei der Entwicklung. Nicht übel, und die richtige Tendenz, was alles andere wäre, fahrlässig, und das sehen wohl auch die Firmen jetzt so. Da hat sich die USA wirklich selbst ins Bein geschossen. MediaTek hat jetzt auch einen Helio G90 Chipsatz angekündigt für Mobile Gaming, also alles springt auf das Mobile Gaming auf, ja. Wundert mich nicht, auch wenn Stadia was vollkommen anderes ist, ja, nämlich eben Cloud Gaming, ohne riesige Leistung am Smartphone zu haben, ist jetzt natürlich dieses Feld noch weiter in den Mainstream gerückt. Alles redet von Gaming mit dem Smartphone, und da will natürlich jetzt kein Chip-Hersteller hinten anstinken, und deswegen bringt jetzt hier MediaTek den G90. Das ist auch wichtig. Ja, MediaTek muss auch zeigen, dass sie am Ball bleiben. Sind ja immer so ein bisschen abgeschlagen. Ja, sind immer ein bisschen hinten dran. Aber sie können noch mithalten. Sie können sich noch an den Zipfel festhalten und werden noch mitgerissen. Ja. Und hier mit dem G90 will man jetzt einen gewaltigen Schritt nach vorne machen, ja, um in etwa gleichzuziehen mit den anderen High-End-Prozessoren. Mal sehen, ob's gelingt. Ja. Wo sie auf jeden Fall ganz weit vorne mit dabei sind, ist, dass eben hier MediaTek bisher immer recht günstig war. Von daher, bei den günstigen Smartphones sind die natürlich erste Wahl. Vielleicht kommen die jetzt mit dem G90 auch in den mittleren, vielleicht sogar in den High-End-Bereich mit rein, sodass das ein bisschen klarer wird, dass das Teil auch richtig viel Power hat. Genau, übrigens so viel wie der Kirin 810 im Midrange-Bereich hat. Also vergeht keine Woche hier, in dem nicht der Kirin 810 aufs Höchste gelobt wird, was die Geschwindigkeit und die Performance betrifft und die Zuverlässigkeit und die Hitzeentwicklung. Ja. Fast so gut wie der Exynos 9810 soll das Teil sein, so titelt Gizmo China. Und das ist schon faszinierend. Ihr müsst also euch vorstellen, das ist ein Midrange-Gerät. Ja, das hat keine Ambition, in den High-End-Bereich zu gehen. Und dieser Kirin 810, der hat jetzt quasi den Midrange-Bereich eine ganze Stufe nach oben geschickt und misst sich fast schon mit den Prozessoren im High-End-Bereich. Und das ist eine schöne Entwicklung meiner Meinung nach, denn damit wird auch klar, dass auch sehr günstige Smartphones hier dann zumindest mal grundsätzlich auch Games, neuere Games dann spielen können beispielsweise oder eben aktuelle Apps nutzen können. Also wer sehr wenig Geld ausgeben will und trotzdem von der Leistung her ein sicheres Gerät haben will, der sollte sich auf jeden Fall mal umgucken und ein Gerät mit einem Kirin 810 Prozessor nehmen. Also das Honor 9X wird diesen Prozessor haben, das Huawei Nova 5 hat es bereits und das Xiaomi, also die zwei haben das, ja. Klar, Xiaomi hat natürlich einen Snapdragon drin und da sieht man eben auch dann hier die Unterschiede. Es ist schon nicht schlecht, das muss man schon sagen, wow. Also hier beispielsweise kommt im Gesamtvergleich das Nova 5 mit 278.000, das Honor 9X mit 270.000 gegenüber dem Xiaomi K20 oder wie das bei uns auch immer heißen wird, mit 253.000 Punkten. Und da ist dann schon ein deutlicher Unterschied. Okay, Sony kann es nicht lassen, natürlich, ne, das Prestigeobjekt Smartphone. Da muss natürlich Sony weiter mitmachen. Und die haben jetzt ein faltbares Gerät angekündigt oder zumindest mal patentieren lassen. Ja, was damit wird, weiß ich nicht. Ich würde Sony empfehlen, da noch deutlich zu warten. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, momentan, dass das was wird. Denn man hat ja auch gesehen, wo die Probleme liegen mit dem, ja, ich möchte schon sagen, Flop, dem Samsung Galaxy Fold. Das jetzt letztendlich auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, weil es einfach die technischen Standards nicht erfüllen kann. Und so mancher Tester hat sich auch dann gefragt nach dem Sinn von diesem aufklappbaren Teil. Ja, es hört sich gut an, ja, Smartphone und Tablet gleichzeitig, aber Leute, heutzutage hat ein Smartphone die Größe, ja, auch das dann, ja, mit 6,5 Zoll Display oder 6,3 Zoll, ja, da ist die Entfernung zum Tablet gar nicht mehr so groß. Das ist wohl mit auch ein Grund, warum viele Tablets im Android-Bereich gar nicht mehr interessant sind. Ja, was will ich zum Beispiel mit einem 7 oder 8 Zoll Tablet, wenn mein Smartphone schon so groß ist? Also das sind nur 10 Zoll Tablets noch richtig interessant, 10 Zoll oder größer. Und entsprechend ist das hier dann auch die Frage, ob da einfach eine Nachfrage besteht, eine größere. Das ist hier auch bei Samsung, ja, das ist mehr ein Prestigeobjekt. Marktreif ist sowas nicht, weil ich denke auch der Markt noch nicht reif ist für sowas. Es fehlen Anwendungsmöglichkeiten, ganz klar. Das Xiaomi Red oder Xiaomi, die Firma Xiaomi, ne, die hat ja die Untermarke Redmi und Redmi arbeitet jetzt an einem Telefon mit einer 64-Megapixel-Kamera. Hört sich das nicht interessant an? Ich meine, man kann natürlich fragen, ne, muss so viel Megapixel sein, aber man hat es gesehen, die 48-Megapixel-Kamera von den Honor-Geräten beispielsweise und von den Huawei-Geräten, die haben schon einen Sinn. Die sind nämlich von der Auflösung her, wenn man es richtig benutzt, super gut. Ja, und da kriegt man viele Details drauf, die man eben so nicht drauf kriegt. Da wurde halt schon ein technischer Sprung gemacht. Ob das jetzt natürlich mit einer 64-Megapixel-Kamera wesentlich besser wird gegenüber einer 48-Megapixel-Kamera, das wird sich noch zeigen. Da ist ja nicht nur alleine eben der Chip wichtig. Ja, ein 48-Megapixel mit einem guten Objektiv beispielsweise ist wesentlich besser als ein schlechtes Objektiv mit 64 Megapixel. Ganz klar, also von daher muss natürlich auch der Rest stimmen. Aber Xiaomi macht da auf seiner Seite eben schon Werbung damit und zeigt auch schon hier eindrucksvolle Bilder von einer Katzenpupille. Schön. Ich habe allerdings auch gemerkt, die Kamera, auch wenn sie 48 Megapixel hat bei meinem Honor View 20, durch den fehlenden Zoom-Modus nutze ich das immer mehr mit 12 Megapixel, kann dann aber vierfach reinzoomen, was dann eben die Originalauflösung des Sensors erreicht. Ja. Wenn man da nicht drüber geht, ist die Qualität einfach genial und man hat einen Zoom. Also so schlecht ist es gar nicht. Von daher muss man die 64 Megapixel vielleicht gar nicht nutzen, um an die Qualität ranzukommen. Ja. Und kann das dann zum Beispiel für einen Zoom nutzen. So, jetzt komme ich mal zu der Community. Da ging es zunächst mal um den Launcher. Da kam ja die Frage auf, was denn genutzt wird oder wer was nutzt. Ja. Und letztlich wurden da dann auch schon letzte Woche da ausgetauscht, wer jetzt was favorisiert. Ja, und im Prinzip ging es da dann noch weiter. Moment, wo ist es? Der Mario hat dann geschrieben, das war aber glaube ich schon letzte Woche, ja genau, letzte Woche, danke für eure Meinung und so weiter. Ja, die integrierte Suche bei Huawei Honor hilft auch, Apps schneller zu finden, etc. Und da hat der Chris jetzt nochmal geantwortet, sowohl der Drawer als auch die Ordner haben sich für mich als unübersichtlich herausgestellt. Ich benutze recht gerne Widgets für eine generelle Übersicht der wichtigsten Dinge. Nutze jetzt die Nova-Suche, um möglichst schnell an die gewünschte App heranzukommen. Also ich finde es ja auch, ne, die Anordnung der eigenen Sortierung ist natürlich was sehr Persönliches, ja, und da ist natürlich super, dass es so viele Launcher für Android gibt, das ist ganz, ganz wichtig. Somit kann jeder seine Vorlieben eben ausleben, ja. Ich finde halt die Methode, wo ich selbst bestimme, wo welche eigens wann hinkommen, für mich sehr, sehr wichtig. Das heißt, für mich kommt keine Drawer-Sortierung mehr in Frage. Ich will die alle auf dem Screen haben, ja, also das heißt alles auf dem Homescreen, und den Ordner, sortiere ich quasi selbst. Ja. Somit kann ich gewährleisten, dass eben die eigens immer am gleichen Platz sind, ja, die ich brauche. Und das ist sehr, sehr wichtig für mich. Nützt nichts, wenn jetzt auf einmal ich installiere ein paar Apps, deinstalliere einige und dann verschiebt sich hier alles die Position, ja, wo das eigene zu finden ist, ne, geht gar nicht bei mir. Aber so unterschiedlich sind halt entsprechend die Benutzer, und das ist ja auch gut so. Entsprechend sagt da Chris auch, ich denke, dass es eine der großen Stärken von Android ist, jeder kann entscheiden, wie er es haben möchte. Das ist dann Effizienz, ganz genau. Zum Huawei OS, das jetzt eben doch kein Smartphone OS ist, angeblich, ja, da gab es eben auch sehr viel Kritik von großer Schwindel wurde gesprochen, der Standard hat es geschrieben, der große Schwindel, eigenes Betriebssystem, doch kein Ersatz für Android. Da gibt es auch andere Nachrichten noch dazu. Es ist einfach so, wie ich gesagt habe, natürlich bringt oder sagt Huawei jetzt nicht hier, wir haben ein fertiges System, tschüss Android, wenn Google sich momentan für Huawei einsetzt in den USA, dass es das normale Android bestehen bleibt. Ja, das ist das Hauptinteresse von Google, wenn Huawei sagen würde, hier, ne, wir wechseln, hier ist schon alles fertig, ne, wir wechseln jetzt, dann würde Google eben Huawei fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Das ist ganz klar. Es geht nur ums Geschäft. Und von daher ist es strategisch ziemlich gut, wenn jetzt Huawei sagt, nee, das ist jetzt nicht für das Smartphone, und das ist auch nicht für das Smartphone, sondern für das TV. Die Markennamen sind allerdings schon registriert, ja, mit dem Harmony und ArcOS. Und damit ist alles in Bereitstellung gebracht, und Huawei kann entweder jetzt schon oder in ganz kurzer Zeit jederzeit sagen, so, jetzt ist vorbei, jetzt machen wir das. Jetzt switchen wir, wenn hier in den USA wieder es drunter und drüber geht. Natürlich, ganz klar, das müssen die machen. Und es wäre aber dumm jetzt zu sagen, wir machen das auf jeden Fall ohne Not, weil man dann eben die Hilfe von Google verliert. Ja, Grafik-Turbo für viele Honor- und Huawei-Geräte habe ich ja auch schon gesagt. Auch hier wurde, Moment, wo ist es denn? Wurde was gepostet? Wo ist es denn? Ja, genau hier. Der Mario hat das gepostet, einen Link zu dem Artikel in der Community vom Honor 8X bis zum Huawei P20 Lite EMUI 9.1 mit Grafikturbo angekündigt und jetzt eben auch schon ausgeliefert, zumindest beim Honor View 20 ist es bereits eingetroffen, nicht schlecht. Eins war noch, das hatte ich jetzt gar noch nicht auf dem Plan. Genau, ja, das hat der Andi geschrieben noch in der Community. Ich weiß nicht, das ging irgendwie tatsächlich an mir vorbei. Gut, dass du es nochmal gepostet hast hier. Erfinder des Computerpasswortes ist im Alter von 93 verstorben. Und zwar war das der MIT-Professor Fernando Corbato. Der galt eben als Erfinder von diesen Multi-User-Login-Systemen und als auch der Vorreiter von diesen Linux-Systemen, ja, wo man sich dann eben einloggen konnte. Und somit ist er ja der Erfinder, wenn man so will, des Computerpasswortes. Ja. Das ist beachtlich, auch wenn jetzt natürlich die ganze Technikwelt gerade dabei ist, das Passwort abzuschaffen. So muss man das sagen, hat sich ziemlich lange gehalten und ist halt einfach, effektiv, nur wenn man es vergisst, dann ist es vorbei. Jo, jetzt komme ich zum Schluss zur App der Woche. Diesmal kein Spiel, sondern eine nützliche Blogging-App, nämlich Teleposter. Was ist daran Besonderes? Teleposter nutzt den vollkommen anonymen, anmeldungsfreien Dienst bei Telegraph. Also telegraph.ph, das ist ein Dienst, der von Telegram, ja, der Telegram Messenger, ja, gemacht wird. Und natürlich kann man im Browser über Telegraph ganz normal auch posten, aber wenn man das auf dem Smartphone hat, geht es eben sehr, sehr viel besser und einfacher und schneller, auch vor allem für kurze Postings. Ja. Man kann die Links dann auch teilen, die hat man dann, weil es ist ja so, wenn ihr euch nicht einloggen müsst, ja, ihr könnt es zwar verbinden, aber müsst ihr nicht, das ist ja auch Sinn der Sache bei Telegraph, aber wenn ihr euch nicht einloggen könnt, dann könnt ihr ja auch euer Post nicht mehr editieren. Ja. Tatsächlich ist das immer ein Problem, also müsst genau schon mal hier schauen, dass das möglichst nicht mehr editiert werden muss. Ja, aber es geht natürlich trotzdem hier mit dem Programm, zumindest solange ihr den Link habt. Ja, das Cookie im Smartphone gespeichert ist. Das geht sowohl mit dem Browser. Vorsicht, wenn ihr die Cookies löscht, ist es vorbei, könnt ihr nicht mehr editieren. Aber in der App ist eben dieses Cookie auch noch gespeichert und dort ist es eben dann sicherer aufgehoben. Somit könnt ihr dann eben besser dort editieren. Natürlich habt ihr dann auch eine schöne Übersicht von den geposteten Beiträgen und die könnt ihr dann natürlich auch teilen in verschiedene Social Networks und so weiter, logisch. Und ich nutze das, weil das ja kein Blog ist. Ja, ihr könnt zwar Blogposts schreiben, aber es ist kein Blog. Es ist kein Blog, ihr habt keinen Blog. Ja? Und entsprechend, so meine Aussage, ich bin zwar kein Jurist, aber wenn man keinen Blog hat, keine Stelle, das regelmäßig benutzt wird, dann kann es auch kein Blog sein, beziehungsweise kein geschäftsmäßiger Betrieb, kein regelmäßiger Betrieb und dann braucht ihr auch kein Impressum. Überhaupt gar keine Möglichkeit, ein Impressum dort zu veröffentlichen. Ja. Es ist da nichts vorgesehen, weil es auch kein Blog eben ist. Es sind einfach nur einzelne Posts ins Internet geworfen. Ja, und das braucht kein Impressum. Fertig. Das ist eine gute Alternative, vor allem, wenn man dann eben in deutscher Sprache bloggt, weil, ne, dann greift ja hier alles. Ne? Und deswegen ist das dann schon eine wichtige Geschichte, finde ich. Es gibt zwar immer wieder hier Aussagen, dass Privatleute das sowieso nicht machen müssen, entspreche ich auch eigentlich soweit, ja, also sehe ich genauso, aber ob es denn wirklich so ist, ist ja noch nicht mal entschieden worden, von daher ist da natürlich immer eine Ungewissheit drin und deswegen das anonyme Posten ohne jegliche Struktur, Blogstruktur, Veröffentlichen von Artikeln ist natürlich super gut, super genial und damit eben eine vernünftige Alternative zum Bloggen, zum herkömmlichen Bloggen. Und diese App, die schließt eben die Lücke. Ihr habt alle grundlegende Funktionen, die man eben so braucht bei Teleposter, für Bilder hochzuladen, also für Bilder zu posten in diesem Beitrag. Die Standard Formatierungsdinger sind drin, also normal Header, Quote, Code, Zitate, Bold, also Fettschrift, Italic, Unterstrichen und so weiter, ja, Listen, alles schön könnt ihr machen, Links einfügen, so wie man das eben von einem herkömmlichen Blogging-Programm eben gewohnt ist und da könnt ihr dann auch Lesezeichen setzen, und eben die veröffentlichten Posts auch nachsehen und dann eben auch nachträglich noch posten beziehungsweise auch editieren, je nachdem, wie lange ihr da die Daten von der App nicht gelöscht habt. Wunderbare Sache, kostenlos und auch frei zur Verfügung unter F-Droid, also vollkommen frei von auch von dem Play Store oder sonstigen Sachen, könnt ihr auf jedem Android-kompatiblen Gerät nutzen und damit ist es natürlich auch sicherheitsmäßig eine gute Sache, so wie sich das gehört. Netter Dienst, den Telegram da anbietet, Telegraph, und die App dazu ist nicht von von Telegram, aber ist eben für diesen Dienst gemacht und damit, jo, eine super Sache. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Antcast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden und dort geht es auch immer richtig gut zur Sache. Link findet ihr in den Shownotes. Die Shownotes, die findet ihr unter antcast.thenetcast.com, antcast.thenetcast.com, wie die man die Mehrzahl denkt, thenetcast.com mit S hin. Dort gibt es dann eben Links und auch ein paar Informationen zu den Themen, die heute behandelt wurden. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!